Marabu Europe's Alternative Music. Ivana Steinig ist zu Gast in den nächsten 2 Stunden. Ein interessantes Gespräch erwartet euch. Es wird um Russland, vor allem um den Donbass gehen. In die Stunde geht es selbstverständlich mit einem 30 Minuten Nonstop Music Blog. Er startet mit einem jungen britischen Musiker, Artema, jetzt auch Nummer 1 in Deutschland. Ein großer Hit ist das geworden, da freue ich mich sehr drüber. Geht gut ab, I like the way you kiss me. 30 Minuten nonstop, 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. I like the way you kiss me. I like the way you I can tell you miss it, I can tell it this. Not trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me, I can tell you miss it, I can tell it this. Not trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. You bite my lip just for the taste, you're on your knees, I'm on the case, you take the heat and with such grace, you say we're done but here you stay. I said you're scared I'll let you down, you stick around and you'll find out, but don't you wanna make me proud, cause I'm so proud, baby I'm so proud of you. David Guetta, nicht vergessen, in einer halben Stunde. Ivana Steinig ist zu Gast. Replacement. I see you're someone else's favorite now. In my mind, your mind, I might be crazy. I swear to God that I'm not hating now. Send a big fuck you to my replacement. I love the party, can you come and party with me? Let's go to Fiji, cause I know you need it. Let's take a vacation from party cities. All these bitches, they so artificial. They be laughing at me when I argue with you. And my mama love you like my mama had you. But I love your mama for having you. Pass me a cup, I don't even drink, but I'm getting drunk. I don't need smoke, pass me a blunt, I wanna puff. You can't stop me, you gotta block me, cause I'm turned up. Send a big fuck you to my replacement. I see you're someone else's favorite now. In my mind, your mind, I might be crazy. I swear to God that I'm not hating now. Send a big fuck you to my replacement. you to my replacement. I love the party, can you come and party with me? In my mind, your mind, I might be crazy. I love the party, can you come and party with me? Then a big fuck you to my replacement. Romy from the XX. Show silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Pay my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. Tenement halls and whispered in the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. 30 Minuten Alternative Music. The wind blows, ooh, in Graceland, Graceland.

put me in a spin. I hate the way that the world's turning. I learned to swim, but I'm still drowning. Got the silver bullet, but I can't load it. You're a hologram in Wonderland, and I'll watch you wash away. Alfie Templeman, davor Joe, davor Simon & Garfunkel, Paul Simon und Musik von Disturbed, The Sound of Silence, der Schweinengesang von Simon & Garfunkel in einer neuen Fassung. Gar nicht schlecht, finde ich. Wir hatten die Sängerin von DXX, Romy, wir hatten David Guetta und in die Stunde ging es mit Archimas. Marcel Fischer auf Radio Marabu. Gleich der erste Teil des Gesprächs, aufgezeichnet in ihrer Wohnung in Leipzig. Ivana Steinig. Radio Marabu. All over Europe. Die kleine Audiodatei trifft sich in Leipzig, mitten im alternativen Leipzig, das kann man glaube ich so sagen, mit Ivana Steinig. Hallo, sei gegrüßt. Hallo. Du bist die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Donbass, ist das richtig? Aktionsbündnis Zukunft Donbass. Zukunft Donbass. Ich bin aber auch nicht Vorsitzende, sondern ich bin nur Mitglied im Vorstand. Auf jeden Fall gibt es dieses Bündnis und wir haben vor einem Jahr schon mal mit Christiane Kranz gesprochen, die arbeitet da mit. Ich habe auch zweimal gespendet für die Kinder dort und ich würde dich zunächst erstmal bitten, in deinen Worten die Arbeit dort zu beschreiben. Was macht ihr? Wir sammeln seit 2016 Spenden für medizinische Einrichtungen, soziale Einrichtungen und die bedürftige Bevölkerung im Donbass. Wir haben von 2016 bis 2022 sehr viele Spenden-LKWs in die LNR geschickt, also die Luganske Volksrepublik sogenannte. Und machen jetzt weiter mit einem Partner im Gebiet Donetsk. Also wir haben jetzt Weihnachten unseren 40. 21 Tonner mit Spenden in den Donbass gebracht. Und es geht dort an Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten und ganz viele andere Einrichtungen und Privatpersonen auch. Wann kommt der nächste? Der nächste LKW ist jetzt in Planung. Also wenn alles gut geht, dann werden wir den gegen Ende Februar auf den Weg schicken. Wie ist die Spendenbereitschaft? Die Spendenbereitschaft ist im Großen und Ganzen gut. Also wir konnten von 2016 an bis jetzt arbeiten. Das heißt, wir haben immer genügend Leute gehabt, die quasi unsere Arbeit sich angeschaut haben, uns beobachtet haben und dann gesagt haben, ja, das ist ein guter Zweck, da kann ich hinspenden. Es geht natürlich immer mehr. Mhm. Dann kann man auch mehr machen. Ja, das ist klar. Also du kannst ja auf jeden Fall hier die Gelegenheit auch nutzen, Werbung zu machen, auch schon mal die Webseite vorstellen, das würde ich gleich zu Beginn machen. Ja, wir haben, also unsere Webseite heißt www.zukunftdonbass.org und da gibt es auch einen Spenden-Button und vielleicht, wenn wir uns unterhalten und ich von dem Schulprojekt erzähle, was wir für 2024 angeplant haben, dann kann man uns da kräftig unterstützen oder können wir in dem nochmal reden. Das werden wir gleich machen. Zuvor möchte ich ein bisschen was über dich persönlich erfragen. Man hört, wenn man dich sprechen hört, keinen Akzent. Ich frage jetzt aber trotzdem mal, der Name Ivana lässt auf Russisches schließen und ich habe mich hier schon ein bisschen in deiner Wohnung umgeschaut. Du hast wunderschöne Bücher und da sind auch viele Bücher in russischer Sprache dabei. Ja, erzähl mal, wer bist du? No, меня зовут Ivana. Naja, меня зовут Marcel. Kaktipia зовут. Das heißt, ich kann von einer Sprache in die andere switchen. Ich habe im Deutschen keinen Akzent, weil ich in Erfurt geboren bin. Ich bin auch in Erfurt geboren, das ist ja ein Ding. Erfurter Puffbohne, wie man ja, so eine Puffbohne, sagt, zwei Puffbohnen hier. Zwei Puffbohnen in Leipzig. Also ich habe eine russisch-ukrainische Mutter und einen deutschen Vater. Bin quasi in der DDR geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und deswegen quasi kulturell in beiden Kulturen beheimatet, in der deutschen, in der russischen, in der ukrainischen und habe auch in beiden Ländern oder in drei Ländern im Prinzip gearbeitet. Also das ist so mein familiäres Feedback zu dem Thema und meine Mutter kommt aus der Region Zhytomyr, das ist nordwestlich von Kiew. Und ihr Vater wiederum war Russe und ihre Mutter Ukrainerin. Und mein Papa, der ist aus der Lausitz. Das ist sehr interessant. Wie war das in der Schule zu DDR-Zeiten? Warst du da schon so ein bisschen aktiv? Da gab es ja auch so russische Patenklassen. Wir hatten eine in Nora in der Kaserne. Patenklassen weiß ich jetzt gar nicht. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen und wir waren quasi die Sommerferien über immer in der Sowjetunion oder bei den Großeltern. Also die Kontakte waren immer da und meine Mutter war, soweit ich das in Erinnerung habe, an der pädagogischen Hochschule, wo sie gearbeitet hat, als Russischdozentin, als Russischlehrerin, auch in der deutsch-sowjetischen Freundschaft aktiv. Also ich war ja ein Kind, ich war da einfach immer überall mitzugegen. So. Deutsch-sowjetische Freundschaft, sage ich ja gerne, ich war freiwillig drin. Ich weiß, dass ich immer die Gebühren kassiert habe und die dann auch irgendwie abgeführt habe. Das war so mein Beitrag, den ich da geleistet habe für die Schulklasse. Du hast dann studiert, wenn ich das richtig gelesen habe, Lomonossow-Universität, auch in Moskau und in Leipzig. Und ja, unter anderem, also ich habe in Leipzig Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften studiert und war dann auch zwei Austauschjahre in Moskau an der Lomonossow-Universität. Ja, und als was hast du dann gearbeitet sehr lange? Als Kunsthistorikerin zum Teil, also in der Galerie und wir haben zeitgenössische russische Kunst ausgestellt in den 90er Jahren, als das quasi möglich wurde nach Mauerfall und so weiter. Und also das war ein Betätigungsfeld, relativ lange quasi, die bildende Kunst. Und dann bin ich in den Tourismus gegangen. Und hast dann praktisch Reisetruppen. Und da habe ich oder mache immer noch Reiseleitung und fahre mit interessierten, neugierigen Menschen durch die Gegend und bin wirklich zwei Jahrzehnte, kann man sagen, mit deutschen Kunden aus Österreich, der Schweiz, durch Russland gefahren und durch die Ukraine. Da würde mich jetzt interessieren, wie hat sich das Verhältnis und das Interesse am Russischen verändert? Du hast in den 90er Jahren gesagt, wenn ich meine trüben Erinnerungen zusammenlege, war damals, glaube ich, sehr, sehr viel möglich, auch noch in der Ära Gerhard Schröder und so. Naja, so ab 2005, 6, 7, 8 muss sich das verändert haben. Oder wie schätzt du das ein? Nicht unbedingt. bedingt. Also sag ich mal so, der Neugierige gab es immer. Also nach Russland ist nie die Masse der Touristen gefahren. Mhm. Ja, das ist jetzt kein Pauschaltourismusland oder so. Auch die Ukraine war das nicht. Ich kann das jetzt in Zahlen gar nicht ausdrücken. Also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Mhm. es gibt bestimmte Segmente, die habe ich, bin auch ein bisschen gefahren auf Kreuzfahrten, zum Beispiel Flusskreuzfahrten, ja, von Moskau nach St. Petersburg oder die Wolga runter. Die waren immer sehr, sehr gut ausgebucht. Also bis 2017, 18 bin ich das letzte Mal unterwegs gewesen dort in die Richtung. Also das Interesse war immer da, auch St. Petersburg, die Ermitage und was weiß ich. Also es gab so Highlights, die waren eigentlich gut besucht. Sibirien etc., also wenn man sich von Moskau entfernt hat, da wurde es dann weniger, weil unbekannter und unter Sibirien stellen sich ja manche Deutschen ganz, ganz schreckliche Sachen vor, obwohl das überhaupt nicht so trifft. Gibt es denn da so Gebiete, wo du sagst, das sind so persönliche Hotspots für dich, die du jetzt jemanden, der nach Russland fahren wollte, empfehlen würdest? Unbedingt, unbedingt. Ja, also mach mal ein paar. Ich empfehle auf jeden Fall den Baikalsee. Der soll sehr schön sein. Den Baikalsee, die Insel Olchon und nordwestlich quasi Lena Nationalpark, aber auch die Region Buryatien. Das ist eine von den autonomen Republiken in der Russischen Föderation. Was also wirklich eine tolle Reisegegend ist. Also alles, was zur mongolischen Grenze hin sich anschließt. Spektakulär schön ist der Altai. Also das ist eine Region, das ist wie in den Himalaya fahren. Im Prinzip, das ist der Vorhof zum Himalaya, aber mit seiner ganz eigenen Note. Und eine unglaublich schöne Gegend ist wirklich auch die Schwarzmeerküste der Nordkaukasus. Eins muss man ja sagen, diese gesamten Reiseziele, die du sagst, waren ja auch jahrelang im Fernsehen präsent. Gerd Ruge und sowas, daran erinnern wir uns ja alle. Manchmal wird sogar das eine oder andere noch wiederholt. Insofern ist es natürlich erschreckend, in was für eine Situation wir in den letzten Jahren hineingeraten sind. Wann hast du da so ein bisschen einen Wechsel verspürt? Also die Stimmung hat sich angefangen zu ändern natürlich um 2013, 14 herum. Ja. Also die aufmerksamen Menschen, die auch in Deutschland jetzt, sage ich mal, nicht nur Mainstream-Medien konsumiert haben, haben vielleicht 2012, 11 schon Veränderungen feststellen können, so im Verhältnis also dieses transportierten Russland-Bildes. Aber ganz massiv dann ab 2014. Ja, also, da wurde, wenn du mich fragst, auch so ein bisschen medial ein Schalter umgelegt. Davor empfand ich die Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch ausgewogener, während damals dann schon so Zeitschriften wie der Spiegel und der Stern vorangingen mit entsprechenden Covern, Putin auf einer Rakete sitzend oder auch so tierwölfisches Verhalten, kann ich mich erinnern, was ich unglaublich, also auch kulturhistorisch als geschmacklos empfand. Aber das setzte dann tatsächlich 2014, 2015 ein und heute wissen wir ja, dass damals wohl auch die Würfel für die jetzige Situation gefallen sind, die ja dann letztlich auch 2016 dann den Verein dort sicherlich erzwungen haben, weil der Beschuss begann ja 2014, 15. 14 begann die ATO im Mai. ATO, sag bitte. Die antiterroristische Operation, die vom damaligen Interimspräsidenten. Auch eine Operation. Eine Operation, korrekt, quasi dokumententechnisch durch das Parlament gebracht wurde und dann mit dem Einmarsch ukrainischer also Truppen, ukrainisches reguläres Militär in Städte im Donbass, also der Beschuss der Region dort begann. Dem natürlich ist der Maidan vorausgegangen, die ganzen Ereignisse in Kiew, die hier in Deutschland als Fest der Demokratie, also Feier für die demokratischen Werte irgendwie inszeniert oder dargestellt wurden, sage ich mal so. Wobei das vor Ort meines Wissens nach durchaus anders ausgesehen hat. Ja, ich hatte das damals auch eigentlich auch klassisch mit unseren Hauptmedien wahrgenommen, dass dort ja auch westliche Politiker, ich glaube Guido Westerwelle auch, dort aufgetreten sind im Maidan. Also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt hier in Leipzig noch keinen Putin gesehen, der für politische Änderungen wirbt. Mhm. Und das allein das für sich genommen ist schon irritierend, wie man am Ende die Vorgänge dann nennt. Und es hat sich ja dann auch diese Gegenbewegung, die mir ein Stück weit natürlich auch schlüssig war aufgrund der historischen Geschichte des Donbass, gebildet. Ja, und dann natürlich auch die kriegerischen Handlungen. Wenn du jetzt 2014 bis 2021 jetzt nimmst, gab es da so Schübe oder gab es dazwischen auch so Zeiten, wo es dann ruhiger war, wo dann es auch leichter war, dort zu helfen, zu unterstützen? Also ein bisschen oder ruhiger geworden ist es natürlich nach 2015 quasi, als das erste Minsker Abkommen vereinbart und unterschrieben wurde. 17, 18 waren verhältnismäßig ruhige Jahre, wobei man eben, man hat dann diese Ostukraine, diesen Donbass, die damals eben selbsternannten Volksrepubliken so ein bisschen aus dem Auge verloren, würde ich, also war unsere Beobachtung, was nichts daran geändert hat, dass also dort an der sogenannten Demarkationslinie täglich irgendwas beschossen wurde, Beschuss oder Schusswechsel war. Und wir haben 2016 einfach nicht mehr hier sitzen können in Deutschland mit einigen Gleichgesinnten und das Ganze nur vom Sofa aus beobachten können, sondern haben gesagt, wir müssen jetzt einfach konkret helfen und machen. Und wir sind dorthin gefahren. Also wir haben uns quasi erst persönlich davon überzeugt, was dort tatsächlich stattgefunden hat 2014, 2015, wie schwer der Beschuss der Infrastruktur tatsächlich war. Und also ich kann mich nur an eins oder an einen meiner Eindrücke erinnern. Also man fühlt sich nicht gut, wenn man in einem wirklich zerschossenen OP steht, wo ein 2,50 Meter Loch in der Wand klafft. Und das ist ein ukrainischer Raketentreffer gewesen. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil man auch sagen muss, das entspricht meiner Wahrnehmung, dass dort ja wenig militärische Ziele beschossen werden, gerade in der Innenstadt von Donetsk. Da sind ja zwei Ortschaften zum Beispiel auch mal erwähnenswert. Artyomovsk wird bei uns als Bachmut benannt oder Avdijewka, das sind zwei Orte, Vororte praktisch von Donetsk, aus denen die Großstadt beschossen wurde über all die Jahre. Und diese Orte sind ja auch schon seit Jahren wie so eine Art Festung, zum Teil unterkellert, ausgebaut, was ja auch schon eine lange Vorbereitungszeit bedeutet. Das baut man ja nicht von heute auf morgen aus. Und insofern kann ich mir vorstellen, besonders schwierig dürfte es dann ab 2021 geworden sein. Ne? Ja. Nein, schwierig wurde es erst wieder ab 22. 22 meine ich auch, 22. Das ist ja genau der Punkt, also der dann also hier in der Form wirklich nicht mehr angekommen ist. Nach Debaltseve und quasi nach der Unterschrift unter Minsk I war das, also es gab die Demarkationslinie, die ukrainischen Stellung, die Stellung der sogenannten Separatisten auf der anderen Seite, also der Volksmilizen, der LNR und der DNR. Und natürlich hat sich das ukrainische Militär dort eingegraben. Ja, ja. Da wurden, wie heißen die, Tranchee-Stellungslinien eingerichtet, unterirdische Bunkersysteme. Ja. Und das ist ja das, was im Moment in Avdijewka so schwierig ist im Verlauf der jetzigen stattfindenden Kampfhandlung. Also und in der ganzen Zeit, also von 15 an, von 14 an, also bis 22, wie gesagt, gab es Beschuss, gab es vor allem auf der Seite der Volksrepubliken immer wieder Treffer in zivilen Einrichtungen. Da ging es gar nicht so sehr um die militärischen Anlagen, sondern es haben Kindergärten, Krankenhäuser, Schulen, Wohnhäuser, Wohngebiete unter diesem Beschuss gelitten. Und das hat man gesehen, wenn man dorthin gefahren ist. Das konnte auch die OSZE nicht ignorieren. Das hat ja zum Teil auch gezählt. Ja. Die war ja dort vor Ort die ganze Zeit. Ja. Es gab eine Sondermission der OSZE und die sind quasi bei Beschuss oder wenn sie Kenntnis erhalten haben von Schusswechseln, sind die irgendwohin ausgerückt und haben das Ganze quasi protokolliert. Und wir haben einfach als Verein dann, also wir waren lange erst ein Aktionsbündnis und haben uns später in einen Verein umgewandelt, haben gesagt, also wir möchten wirklich konkret vor Ort den Menschen dort helfen, weil die Zivilbevölkerung auch in diesem Konflikt, egal wie man das nennt, ob man das jetzt erster russisch-ukrainischer Krieg nennt oder Bürgerkrieg oder SWO, das spielt überhaupt gar keine Rolle, leiden tut die Zivilbevölkerung und die Zivilbevölkerung im Donbass ganz speziell seit 2014. Und das ist natürlich 2022 explodiert, das Ganze, und nochmal viel, viel schlimmer geworden und hat sich auch auf ein wesentlich größeres Territorium ausgebreitet. Wir werden im zweiten Teil unseres Gespräches sprechen über ein Schulprojekt. Du hast das schon angedeutet. Mhm. Und auch über ein paar Hintergründe bei der Entwicklung, dort ein bisschen in die Geschichte, in die Vorgeschichte auch hineinhören. Jetzt möchte ich dir einen Musiktitel erfüllen. Wir machen ja Radio und da macht man sowas nach längeren Gesprächsrunden, dass man Musik spielt. Ja, bitte. Ich würde gerne was hören von Juta. Erzähl mal was dazu, deine Sängerin ist das? Also das ist eine russische Sängerin, die Folkrock singt. Das sind also auch so Barden-Texte quasi, ja. Sehr gute Texte. Die Frau hat eine super tolle Stimme und ich mag sie sehr, sehr gerne, nachdem ich einen Film gesehen habe, wo, also das Lied ist Die große Bärin, Balschaya Medvedice. Also für Ivana Steinig hören wir das jetzt. Выше, выше голову нас не сломать, будем выше. Выжить мы веками учились стоять, чтобы выжить. Слышишь, нам детишек еще поднимать, будет жатва. Хватит. Нашу родину ставили в ряд виноватых. Быть выше лжи и предательства, есть обязательства. Бог слышит, Бог видит, берегов не видно, беспощадное пламя битвы, и мальчишки уходят в пламя. Ради мирного неба над нами Бог видит. Завтра осознание всех перемен будет завтра. Правда ничего не возьмется взамен, кроме правды. Непреклонно стоит еще раз оглянуться назад, чтобы помнить. Быть выше, быть выше лжи и предательства, есть обязательства. Бог слышит, Бог видит. Russisches Tran 2 von Sievert und mehr von Ivana Steinig in Stunde 2.

ты дали, а я вообще выбирать не умею. Мы бесподобные, каждый в своем проявлении. У меня есть волны, у тебя пароходы. Хочешь знак от жизни? Так вот он. Я хочу просто дернуть вслед за тобой без всякой цели. Слушай. Все, что хочешь от жизни, бери и беги. Бери и беги, беги впереди. Все, что хочешь от жизни, бери и беги впереди. Все, что хочешь от жизни, бери и беги. Бери и беги, беги впереди. Все, что хочешь от жизни, бери и беги впереди. Eine erfolgreiche junge Künstlerin aus Russland, raus hier aus dieser Stunde mit den Lambrini Girls in God's Country.